Der achte Zwerg. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Ross Thomas. Erster Teil: Lügen haben kurze Beine. Den Zwerg lernte Minor Jackson im September 1946 in Beverly Hills auf der Party eines berühmten Filmschauspielers kennen. Rein mit dir! Ein Quartett von Betrunkenen, zwei Schreiberlinge, ein Regisseur und ein Agent hatten den Zwerg ins Wasser geworfen, traten ihm auf die Finger, wenn er den Beckenrand erreichte, und schlossen Wetten ab, wie lange er zum Ertrinken brauchen würde. Ich finde, Sie sollten ihn rauslassen. Wer sind Sie denn? Niemand. Verschwinden Sie, niemand. Der große, beinahe riesige Schreiberling platzierte eine enorme, komischerweise unbehaarte Hand auf Jacksons Brust und schob ihn rückwärts. Jackson wechselte sein Glas in die rechte Hand und rammte dem Schreiberling die linke in den Mund. Der Schreiberling stöhnte auf, torkelte rückwärts und platschte in den Kuh. Jackson kniete sich ans Becken, packte das dicke Handgelenk des Zwerges und hiefte ihn auf die Steine. Oh, haben Sie einen Namen? Jackson, meiner Jackson. Ich danke Ihnen, meiner Jackson. Ich stehe tief in Ihrer Schuld. Was machen Sie? Nichts. Sie sind also reich? Nein. Aber Sie wären es gern. Vielleicht. Fahren wir zu mir und dann reden wir darüber, wie ich Sie reich machen kann. Sie gingen, ohne sich bei ihrem Gastgeber zu verabschieden, stiegen in Jacksons gelben 41er Plymouth Convertible und fuhren zum Zwerg nach Hause. Unterwegs erfuhr Jackson, dass der Zwerg Nicolae Ploscaru hieß und der jüngste Sohn eines rumänischen niederen Adligen war. Zu Beginn des Krieges 1940 und 41 hatte Ploscaru für den britischen Geheimdienst in Bukarest gearbeitet und war, als die Deutschen im Frühjahr 1942 in Rumänien einfielen, über die Türkei und Griechenland nach Kairo geflohen. Voilà! Da werden wir. Das Haus lag hoch in den Hollywood Hills und gehörte offensichtlich nicht dem Zwerg. Denn überall war ein ineinander verschlungenes doppeltes W eingewebt, eingebrannt oder eingraviert. Wer ist WW? Winona Wilson, eine Freundin. Was macht sie so, diese Winona? Die meiste Zeit verbringt sie bei ihrer Mutter in Santa Barbara, um Geldblocker zu machen. Was machen Sie, mein Freund? Also wirklich, meine ich. Ich lebe von Frauen. Klingt gut. Manche Frauen finden mich attraktiv, trotz allem. Er macht eine seltsam traurige Handbewegung, die sich fast wie eine Entschuldigung für seine Größe von höchstens 1,15 Meter ausnahm. Wie lange sind Sie schon hier in L.A.? 2 Tage. Wo sind Sie vorher gewesen? San Francisco, am Krankenhaus. Verwundert? Hepatitis, habe ich mir in Burma geholt. Vorher war ich in Europa, Nachrichtendienst des Kriegsministeriums. Office of Strategic Services. OSS, Sie an. Wann aus der Armee entlassen worden? Im Februar. Bin in San Francisco hängen geblieben, wegen einer rothaarigen Krankenschwester. Dann habe ich mir den Plymouth gekauft und bin nach Los Angeles gefahren. Warum Los Angeles? Erstens bin ich ja noch nie gewesen. Und zweitens hat der berühmte Schauspieler, aus dessen Pulli Sie gezogen habe, mit mir zusammen beim OSS gedient. Was haben Sie vor dem Krieg gemacht? Dies und das. 1940 bin ich zur Armee gegangen. Da war ich 26. Und jetzt würden Sie gern Geld machen? Wäre mal was anderes. Nach einem Krieg gibt es für Leute mit Unternehmungsgeist viele Möglichkeiten, zu Geld zu kommen. Eine davon ist, gewisse Dienstleistungen für diejenigen Reichen zu erbringen, denen es gelungen ist, reich zu bleiben, obwohl sie auf ihre Weise auch zu den Opfern des Krieges gehören. Das wäre mein Vorschlag. Sind Sie interessiert? Ich weiß zwar nicht, wovon Sie reden, aber kann man damit Geld machen? Ja. Legal? Fast. Dann bin ich interessiert. 3 Wochen später lenkte Jackson den Plymouth San Diego entgegen. In San Diego setzte Jackson den Zwerg am Zoo ab, passierte eine halbe Stunde später die Grenze, fuhr durch Tijuana weiter nach Süden und legte die 65 Meilen bis Ensenada in weniger als 2 Stunden zurück. Es war kurz nach 5, als er die riesige Eingangshalle des in Mission-Stil erbauten Hotel Riviera del Pacifico betrat. Bitte, kommen Sie herein, Mr. Jackson. Die Frau, die ihm die Tür öffnete, war jünger, als er nach der Beschreibung des Zwerges erwartet hätte. Bitte hier entlang. Jackson schätzte sie auf zwischen 25 und 30. Wir gehen auf die Terrasse. Und insgesamt fand er sie beinahe schön. Und wenn nicht ganz, dann doch zumindest eindrucksvoll. Nehmen Sie Platz. Mein Vater kommt sofort. Danke, Miss Oppenheimer. Sie hatten eine angenehme Fahrt? Danke, ja. Und Mr. Ploscaru, geht es ihm gut? Sehr gut. Wir haben einander nie kennengelernt, wissen Sie? Das wusste ich nicht. Wir haben immer nur miteinander telefoniert. Und korrespondiert natürlich. Wie alt ist er? 37, schätze ich. So jung noch? Ja. Jackson fragte sich gerade, wie lange das noch so weitergehen würde und ob er es wagen könnte, sich eine Zigarette anzuzünden, als der blinde Mann hereinkam. Er kam mit raschen Schritten aus dem Schlafzimmer und hielt einen langen weißen Stock in der Hand. Ich schätze, du sitzt neben dem Teetisch, Lea. Ja, und Mr. Jackson im beigefarbenen Sessel. Ach. Willkommen in Ensenada. Herr Jackson. Der Blinde bewegte sich sicher auf einen Lehnsessel zu, klopfte flüchtig mit seinem Stock dagegen und setzte sich. Wir haben über Mr. Ploscaru geplaudert. Ah, verdammt. gescheiter Bursche, dieser Rumäne. Kennen Sie ihn schon lange, Herr Jackson? Nein, nicht sehr lange. Franz Oppenheimer war mindestens 60, schätzte Jackson. Vor den blinden Augen trug Oppenheimer eine runde Nickelbrille mit undurchsichtigen schwarz-violetten Gläsern. Wir sind Juden, Mr. Jackson. Aber wir sind auch Deutsche. Trotz allem. Wir beabsichtigen, nach Deutschland zurückzukehren. Wo haben Sie in Deutschland gelebt? In Frankfurt. Kennen Sie es? Ich war kurz mal da, 37. 37? Da haben wir Frankfurt verlassen, meine Familie und ich. Wir sind zuerst in die Schweiz geflohen. Lea, mein Sohn Kurt und ich. Mein Sohn war damals 23, jetzt ist er 32. Etwa Ihr Alter, würde ich schätzen. Stimmt, ja. In der Schweiz sind wir bis 1940 geblieben, bis Paris gefallen ist. Dann sind Lea und ich nach London gegangen. Ich habe mein Geld mit Reißverschlüssen gemacht, Herr Jackson. Ich war der Reißverschlusskönig von Deutschland. Ich habe ihn nicht erfunden, leider, aber ich habe ihn verbessert. Dann gegen Kriegsende habe ich den grauen Star bekommen und deshalb bin ich hier. Warum Mexiko? Es gibt hier einen Augenspezialisten, angeblich der Beste der Welt. Deutscher Jude wie ich. Er operiert mich nächsten Monat und darum möchte ich die Suche nach meinem Sohn organisiert wissen. Er ist nach Deutschland zurück, als Sie nach England gegangen sind? Ja. In den Untergrund? Ja, mein Sohn ist Kommunist. 36 wäre er fast nach Spanien gegangen. Ich konnte ihn gerade noch davon abhalten. Wann haben Sie zuletzt von ihm gehört? Vor etwa einem Jahr haben wir gehört, dass jemand gehört hat, er sei kurz vor Kriegsende in Berlin gesehen worden. Ein Gerücht. Aber wir haben uns hingesetzt und Briefe geschrieben an die Amerikaner und die Briten. Nix. Schließlich haben wir von Ploscaro gehört, von jemandem, der jemanden kannte, der ihn im Krieg für etwas Ähnliches gebraucht hat. Was glauben Sie, Mr. Jackson? Sehen Sie eine Chance, meinen Sohn zu finden? Falls er lebt und falls er sich finden lassen will und falls er nicht in den Osten gegangen ist. Kurt hat den Russen nie getraut. Er hat sie sogar verachtet. Er würde nicht in den Osten gehen. Ich dachte, Sie hätten gesagt, er sei Kommunist. Kommunist, ja. Ein Unorthodoxer. So gesehen ist er in vielen Dingen unorthodox. Einige seiner Eigenwilligkeiten haben wir in einer Art Dossier zusammengefasst, das wir für Sie angefertigt haben, mit ein paar Fotos, alten natürlich. Hier. Hat Mr. Jackson ihn? Ja. Ihre Anzahlung ist mit im Umschlag, Herr Jackson. 1.500 Dollar waren abgemacht. Ja. Das Erfolgshonorar wird dann noch einmal 15.000 betragen, auszuzahlen in der Schweiz. Wenn wir ihn finden. Ja, sonst nicht. Meine Tochter reist gleich nach meiner Operation nach Frankfurt. Ihre Adresse liegt mit im Umschlag. Ich schlage vor, Sie setzen sich mit ihr in Verbindung. Ich bin sicher, dass sie Ihnen helfen kann. Ja, ich bin mir sicher, dass sie das kann. Er spielte am Radio herum, als der Mann aus dem Schatten trat, blitzschnell in den Wagen sprang und die Tür zuknallte. So, dann fangen Sie mal los. Jackson ließ seine linke Hand zwischen Tür und Sitz gleiten. Wissen Sie, was ich in meiner linken Hand habe? Nein, was? Ein Wagenheber. Wenn das in Ihrer Tasche also keine Knarre ist, passen Sie gut auf Ihre Kniescheibe auf. Ach, keine Knarre. Reden wir doch über diesen üblen kleinen Zwerg. Der Engländer war etwa in Jacksons Alter. Er trug ein Tweed-Jackett in Salz- und Pfeffermuster, zerknitterte graue Flanellhosen, ein weißes Hemd und einen dunklen Schlips. Er hatte ein schmales Gesicht und der Schnurrbart unter der scharfen Nase schien gut gepflegt. Wir haben Ploscaro in Kairo aufgespürt, im Krieg. Wir haben ihn angeworben. Also meine alte Firma. MI6, I presume? Und wer sind Sie? Baker Bates. Gilbert Baker Bates. Wofür haben Sie den Zwerg gebraucht? Wir haben ihn mit einem Muskelmann und gottverdammten 20.000 in Gold nach Rumänien geschickt. Dollar? Pfund. Englische Pfund. In Goldmünzen. Aber zum Glück waren die von euch, nicht von uns. Wir haben den Einsatz organisiert. Das Äußerste hat ihn bezahlt, weil die zwei Dinge wissen wollten. Erstens, ob eure Bomben in den Raffinerien von Plösch die gute Arbeit geleistet hatten. Und zweitens, wie die Rumänen mit euren abgeschossenen Piloten umgehen. Dafür war das Gold. Im Wert von 100.000 Dollar. Ich würde sagen, da haben Sie aber einen mordsmäßigen Fehler gemacht. Wie sagt man doch? Wer einen richtigen Dieb braucht, sollte sich ihn vom Galgen abschneiden oder einen Rumänen nehmen. Wir haben sogar zwei genommen. Und Sie haben nie wieder was von den beiden gehört? Doch, eine Nachricht aus 5 Worten. Ploscaro tot, Polizei stürmt Haus. Aber das ist Schnee von gestern. Sie beide, Sie und der Zwerg, interessieren uns nicht sonderlich. Sie sind Flügelleute. Der Kerl in der Mitte ist derjenige, der uns wirklich interessiert. Kurt Oppenheimer. Genau der. Kurt Oppenheimer, der Sohn des Reißverschlusskönigs. Wir wollen Kurt Oppenheimer nicht in Palästina. Warum nicht? Er hat im Krieg viel durchgemacht, sehr viel, aber dabei auch seine speziellen Begabungen kultiviert. Was für Begabungen? Wird behauptet, dass er Bormann bei Kriegsende erledigt hat, aber das ist Unsinn. Auch wenn über den SS-Gruppenführer bei Köln und den Gauleiter in der Nähe von München und vielleicht noch 2 Dutzend andere kein Zweifel besteht. Was werden Sie tun, wenn Sie ihn gefunden haben? Schlagen Sie ihn für einen Orden vor? Der Krieg ist vorbei, Kumpel. Oppenheimer hat das aber wohl noch nicht mitbekommen. Oder wenn er es mitbekommen hat, dann ist es ihm egal. Ja, sieht fast so aus, als wolle er für uns aufräumen und sozusagen die Mühe abnehmen. Das befürchten Sie, er könnte seine Talente in Palästina einsetzen. Sie wissen, was da los ist, oder? Das britische Empire ist in Schwierigkeiten. 1923 habt ihr den Juden ihren Staat versprochen und gleichzeitig den Arabern geschworen, dass die Juden kein Problem darstellen. Und dann ist Hitler auf die Juden losgegangen und diejenigen, die fliehen konnten, haben euch beim Wort genommen. Den Arabern hat das nicht sehr gefallen. Und jetzt haben sich die Juden, die ihr in euren Special Night Squads ausgebildet habt, in Zionisten verwandelt und sich in der Irgun und der Sterngruppe zusammengetan. Sprengen eure Hotels in die Luft und töten eure Soldaten. Im Juli das King David Hotel. 91 Tote, 45 Verwundete. Aber das reicht noch nicht. Die suchen Kurt Oppenheimer. Ist das so? Es gibt das Gerücht, die Irgun rekrutiert in Europa. Die suchen Killer, gute Killer, müssen nicht mal Juden sein. Aber dass sie Kurt Oppenheimer suchen, ist kein Gerücht. Wissen sein Vater und seine Schwester davon? Die hüllen sich in Schweigen. Es hat nur ein paar Pesos gekostet, um herauszufinden, warum. Die Mädels hier in der Telefonzentrale im Hotel sind völlig unterbezahlt. Also bin ich auch auf Sie gestoßen, auf diesen üblen kleinen Zwerg. Sie sind da in schlechter Gesellschaft, Jackson. In sehr schlechter Gesellschaft. Wahrscheinlich. Man kann ihm nicht trauen. Der kleine Mistkerl ist tatsächlich eine Bedrohung. Wenn Sie nicht Angst hätten, er könnte Oppenheimer vor Ihnen auftreiben, dann würden Sie mich hier nicht umwerben, oder? Sie sind seit Kriegsende nicht mehr in Deutschland gewesen, oder? Nein. Es sieht da nämlich ziemlich finster aus. Niemand weiß, wie es weitergeht mit den Russen. Aber wenn dieser Oppenheimer-Erbe sich entscheidet, den falschen Knaben umzulegen, dann könnte alles in die Luft fliegen. Darum suchen wir nach ihm. Darum und weil wir ihn verdammt nochmal nicht in Palästina wollen. Aber wir sind nicht die Einzigen. Auch die Bolschewiken sind hinter ihm her. Richten Sie das dem üblen kleinen Zwerg aus. Das könnte ihn abschrecken. Kurz vor Mitternacht kam Jackson im El Cortez Hotel in San Diego an, wo der Zwerg 2 nebeneinander liegende Zimmer gebucht hatte. Baker Bates will sein Geld zurück. Ich kenne keinen Baker. Und ob du einen kennst, Nick? Gilbert Baker Bates, Abwehrkumpel aus England. Er hat dich und einen Muskelmann mit 20.000 Pfund in Gold über Rumänien abgesetzt. Es waren nur 10.000. Er will den Killer. Welcher Killer? Den zu erwähnen, du vergessen hast, Nick. Der Mann, den du als eine Art verlorenen Sohn beschrieben hast, dessen Sippe bereit ist, 15.000 springen zu lassen, um ihn zurückzukriegen. Kurt Oppenheimer, diesen Killer. Davon weiß ich nichts. Absolut nichts. Ach, was, Nick? Madame Pernoire, ich habe nur zu erwähnen versäumt, was ich über ihn wusste. Kriegst du nasse Füße, meiner? Kalte Füße. Ja, kalte Füße. Wie war dein Treffen mit den Oppenheimers? Dein Anteil ist da drin, zusammen mit Lea Oppenheimers Schulmädchenversion von den Heldentaten ihres Bruders, dem tapferen jüdischen Helden im Untergrund. Und Baker Bates? Wie sah er denn aus, der arme Kerl? Bisschen schäbig, ja? Wahrscheinlich arbeitet er jetzt auf eigene Rechnung, der arme Kerl. Was hat er denn noch erzählt? Wenn Kurt Oppenheimer angeblich während des Krieges umgebracht hat und danach. Er hat vermutlich den SS-Gruppenführer und den bayerischen Gauleiter. Ich dachte, du weißt nichts davon. Was hat er noch gesagt? Dass die Briten ihn nicht in Palästina haben wollen. Interessant, das. Ja, nicht? Ich meine, es wäre doch möglich, dass wir nicht von einem Ex-Reißverschlusskönig bezahlt werden, sondern von den Zionisten. Was hat Baker Bates noch gesagt? Er hat gesagt, dass sowohl die Engländer als auch die Amerikaner hinter Oppenheimer her sind. Und die Russen. Hat er erwähnt, warum? Er hat gesagt, sie wollen ihn einkaufen. Das soll ich dir ausrichten. So ist das also. In Otto Boddens Papieren stand, er sei Druckergeselle. Er war tatsächlich Drucker. Vor 39 Jahren geboren und aufgewachsen in Berlin. Was den Namen anging, Otto Bodden war so gut oder schlecht wie jeder andere. Der Druckergeselle hatte viele Namen gehabt, seit er 1933 untertauchen musste. Die Straße hieß Königsstraße und das Gebäude beherbergte ein Druck- und Verlagshaus. Bodden fragte sich bis zum Direktor Dieter Rabke durch. Gibt es denn in Berlin keine Arbeit für Drucker? In Berlin gibt es immer Arbeit für Drucker, Herr Direktor. Falls es Papier und Druckfarbe und Setzmaschinen gibt und falls es einem egal ist, was man druckt. Mir war es nicht egal. Also sind Sie in den Westen geflüchtet? Ja. Zu uns nach Lübeck. Wann? Heute früh. Über den Kanal? Ja. Sie hatten keine Schwierigkeiten? Ich wurde nass. Ihre Papiere? Sie waren im KZ? Belsen. Wie lange? 1940 bis zum Schluss. Muss hart gewesen sein. Das war kein Spaziergang. Einer unserer Drucker wurde vorgestern von einer Bande von DPs überfallen. Wahrscheinlich Polacken. Sie haben ihm das Fahrrad gestohlen und das Bein gebrochen. Wenn Sie wollen, können Sie, bis er zurückkommt, seine Stelle haben. Ja, ja, selbstverständlich will ich. Vielen Dank, Herr. Bitte schließen Sie die Tür, wenn Sie gehen, ja? Colonel Whitlock's Office. Captain Richard speaking. Hier ist Herr Rapke. I wish with Colonel Whitlock to speak. One moment, please. Whitlock. Er ist aufgetaucht heute früh. Ja, genau so, wie Sie vermutet haben. Und nennt sich Bodden, richtig? Ja, ja, Bodden. Otto Bodden. Und Sie haben ihn angestellt? Ja, gemäß Ihrer Anweisung. Ausgezeichnet, Rapke. Gibt es sonst noch etwas für mich zu tun? Nein, nichts. Danke. Bodden ist hier. Rapke hat ihn eingestellt. Ich werde Hamburg informieren. Tun Sie das. Und fragen Sie, wie lange wir auf ihn aufpassen müssen, bevor dieser Major von Ihnen ankommt. Wie hieß er noch? Baker Bates. Gilbert Baker Bates, Sir. Kommt aus Amerika, oder? Aus Mexiko, Sir. Ist doch dasselbe. Jackson und Ploscaro kamen am frühen Nachmittag in Washington, D.C. an und schafften es, im Willard unterzukommen. Jackson ging in sein Zimmer und machte ein paar Telefonanrufe. Beim dritten Anruf hatte er Erfolg. Lass mich raten, Miner. Du hast endlich beschlossen, dass du wieder zurück nach Hause kommen möchtest und rufst deshalb die gute alte Nanny an. Der Mann, den Jackson anrief, war Robert Henry Orr, ein alter Freund aus USS-Zeiten, der inzwischen im State Department untergekommen war. Du hast was laufen, Miner, richtig? Irgendwas Ungezogenes, möchte ich wetten. Wie wär's mit der Willard-Bomb, H6? Okay, ich bin da. Im Traum war Heinrich Himmler nur einen Meter entfernt und im Traum regnete es immer, wenn Kurt Oppenheimer langsam die Pistole aus der Tasche des ledernen SS-Uniformmantels zog, zielte und abdrückte. Dann konnte er sich im Traum nie entscheiden, ob er es auf Deutsch oder Lateinisch rufen sollte. Kurz bevor er die Pistole abdrückte, von der er wusste, dass sie nie feuerte. Und in genau jenem Augenblick lächelte Himmler immer und verwandelte sich. Er verwandelte sich in Kurt Oppenheimers Vater. Verwusst bist du nackt, mein Sohn? Verwusst hast du nicht an? Kurt Oppenheimer blickte dann an sich herab und bemerkte, dass er kalt und nass und nackt war. Und dann wachte er auf. In Wirklichkeit hatte es an jenem schicksalhaften Tag in Berlin auch geregnet. Er hatte in einer Gruppe von SS-Offizieren gestanden, als Himmler aus seinem Wagen stieg. Er und der Reichsführer hatten einander weniger als einen Meter entfernt in die Augen gesehen. Aber es hatte keinen Aufschrei gegeben. Und die Luger war in der Manteltasche geblieben, weil Kurt Oppenheimer mit einem Mal erkannte, was er schon lange geargwöhnt hatte, dass er Angst davor hatte zu sterben. Dann kam der Luftangriff Anfang Mai 1945. Danach erinnerte er sich nur an wenig, bis er Stimmen hörte, die diskutierten, ob es sich überhaupt lohnte, ihn auszugraben, weil er vermutlich ohnehin tot sei. Sie gruben ihn aus. Bis auf ein paar Kratzer war er unverletzt. Hast du Hunger? Er musste zu den Russen gehen. Aber er wagte nicht, zu den Russen zu gehen. Sie waren hinter ihm her, wegen der Geschichte mit Himmler. Seine Genossen würden ihn wegen Feigheit vor Gericht stellen. Sie würden ihn schuldig sprechen und dann erschießen. Warum sollten sie hinter dir her sein? Ein Teil von ihm wusste, dass seine Ängste grundlos waren. Dieser Teil, der spöttische Teil, stand neben ihm, als er sich in ausgebombten Ruinen zusammenkauerte und erklärte ihm mit beißender Logik die Irrationalität seiner Ängste. Die Russen haben keine Ahnung. Schließlich ließen die Ängste nach und Depression trat an ihre Stelle. Es wurde besser, als er Anfang Juni die Ratte erschlug. Er erschlug sie mit einem Stein, zog ihr das Fell ab und kochte sie. Danach lebte er eine ganze Woche von Ratten und kam so weit zu Kräften, dass er in dem ausgebombten Haus herumstöbern konnte. Er fand ein Rasiermesser, einen Rasierpinsel und einen Rest Rasierseife. Von da an aß er keine Ratten mehr. Am 2. Juli 1945 entdeckte er an einer Straßenecke ein Grüppchen von Stadtstreunern und gesellte sich zu ihnen. Das Objekt ihres gemeinsamen Interesses war ein amerikanischer Dieb. Darin saßen zwei amerikanische Soldaten, die sich offensichtlich verirrt hatten. Hey, any of you fuckers speak English? I speak English. Get over here, boy. We are, I'm afraid, a trifle lost. Perhaps I can help. What's your name? Hans? Fritz? Hans, I guess. We're gonna need some help. Might as well be you. Get in the Jeep. Hans, you're hired. I'm Sergeant Sherritt. My buddy here is Pecos Bill. Working for the Yankee Dollar. Kurt Oppenheimer begriff sehr schnell, dass die beiden GIs nur ein Ziel im Auge hatten, auf dem Schwarzmarkt in Berlin $50,000 pro Kopf zu machen. und es sollte nicht sehr lange dauern, bis sie ihr Ziel erreicht hatten. Das war, als die russische Armee für ihre Soldaten ihr eigenes Besatzungsgeld drucken durfte. I ask you, Hans, was glaubst du, wofür werden die russischen Soldaten das schöne Geld ausgeben? Armbanduhren. And what do you think they'd pay for a watch, huh? Was zahlen sie? Kommt drauf an. Zwischen 500 und 1000 Dollar. Und wo gibt es haufenweise Uhren? In der Schweiz. Bingo. Mit 5000 US-Dollar am Bauch festgeklebt, kaufte Kurt Oppenheimer in Zürich 100 Armbanduhren in kleinen Mengen von verschiedenen Händlern. Mit ein paar Tropfen Nagellack erhöhten sie die Anzahl der Steine in jeder der Uhren von 17 auf 21. In Berlin brachten die drei die Uhren über eine wohldosierte Zeitspanne an den Mann. Abzüglich der Spesen blieb den beiden Amerikanern ein Reingewinn von 97.000 Dollar. Kurt Oppenheimers Anteil betrug 10.000 Dollar, die er sich in Zigaretten auszahlen ließ. In Berlin war er 1945 damit ein reicher Mann. Er überdachte die sich daraus ergebenden Chancen an einem Abend in einem Café auf dem Kurfürstendamm, als er den Gauleiter aus Bayern entdeckte. Der Gauleiter hieß Jaschke und hatte während des Krieges ganz oben auf Oppenheimers Mordliste gestanden. Der Gauleiter hatte es sich zum Ziel gesetzt, seinen Bezirk von Juden zu reinigen. 1943 war niemand mehr übrig. Alle 1329 Männer, Frauen und Kinder waren entweder tot oder im Konzentrationslager. Der Gauleiter hatte dafür eine Auszeichnung bekommen. Oppenheimer folgte Jaschke aus dem Café auf die Straße und sprach ihn in einer dunklen Ecke an. Jaschke? Hm? Jaschke? Sie irren sich. Ich heiße Richter. Wie im Traum über Himmler zog Kurt Oppenheimer die Luger aus der Tasche seines Mantels. Sie sind Jaschke. Nein, nein, hören Sie. Sie irren sich. Ich kann es beweisen. Kurt Oppenheimer drehte sich um und ging davon. Er hatte sich schon die ganze Zeit gefragt, was er mit seinem auf dem Schwarzmarkt erworbenen Reichtum anfangen sollte. Jetzt wusste er es. Du spinnst wirklich, weißt du? Informierte ihn prompt der spöttische Teil seiner selbst, von dem er in den vergangenen Monaten nichts mehr gehört hatte. Ich weiß. Pünktlich um 5:30 betrat Orr die Willett Bar. Du bist älter geworden, meiner. Dein Bart ist grau geworden, was willst du trinken? Als die Drinks serviert waren, nippte Orr an seinem Scotch. Robert Henry Orr hatte in Harvard und Yale, an der London School of Economics, in Heidelberg, an der Sorbonne, an der Universität von Bologna und 2 Jahre in Tokio studiert. Er machte nirgendwo einen Abschluss. Aber im Juli 1941 war er der 6. Mann, der von Colonel William J. Donovan für den Geheimdienst angeheuert wurde, der nach einigem Hin und Her den Namen Office of Strategic Services, OSS, bekam. Die meisten in der erlesenen Sammlung aus Gelehrten, Betrügern, Playboys, Plünderern, Patrioten, Sozialisten, Narren, Genies, Studenten und Abenteurern, aus denen das OSS bestand, hatten ihn angebetet und ihn Nanny genannt. Viele von ihnen hatten eine gebraucht. Also, meiner, was hast du vor? Ich hoffe inständig, dass es ein wirklich dreckiges Geschäft ist. Ich will bloß nach Deutschland und möchte, dass niemand mich behelligt, wenn ich angekommen bin. Warum Deutschland? Ich glaube, ich könnte ein bisschen Geld machen. Legal? Fast. Wage ich zu fragen, womit? Eine heikle Mission, streng vertrauliche Natur für alte Freunde. Meine Güte, das klingt ja wirklich nach einer üblen Sache, richtig? Kann sein. Hast du je von einem Rumänen gehört, der sich Nicolae Ploscaru nennt? Der böse Zwerg, ja, ich erinnere mich. Er hat mal für uns gearbeitet. Das war so... Ach, wann war das? Das war 44 oder 45. Überaus fähiger Bursche. Teuer, aber fähig. Wo hast du von ihm gehört? Mexiko. In Mexiko, so, da steckt er. Nein, da steckt er nicht. Da ist nur jemand gewesen, der ihn gekannt hat. Wer? Ein abgehalfteter englischer Typ, der sagt, er heiße Baker Bates. Gilbert Baker Bates? Der irre Major? Abgehalftert? Höchst unwahrscheinlich, meiner. Wenn du mich fragst, ist der alte Gilbert der aufgehende Stern im englischen Abwehrfirmament. Wer hat denn bloß so einen Blödsinn aufgetischt? Jemand, der viel lügt. Der Mann, der neue Identitäten verkaufte, nannte sich Karl-Heinz Damm. Lebte allein in einem hübschen zweigeschossigen Haus, das keine 6 Blocks von den hohen Drahtzäunen lag, mit dem die Amerikaner das Areal der IG Farbenwerke eingezäunt hatten. Damm hatte sich das Haus Ende 1945 besorgt, ein paar Monate nach seiner Entlassung aus Dachau, wo er 3 grauenvolle Jahre verbracht hatte. Von Beruf war er Graveur und in Dachau war er gelandet, weil er 1942 wegen Fälschung von Lebensmittelkarten verurteilt worden war. Wegen seiner fachlichen Fähigkeiten hatte die Lagerleitung ihn in der Verwaltung beschäftigt. Eine Arbeit, die ihm Zugang zu den Personalakten ermöglichte. Als die Amerikaner Dachau befreiten, hatte er sich in Karl-Heinz Damm verwandelt, einen minderen Gewerkschaftsfunktionär, der eine lange Akte als Widerständler gegen das Naziregime hatte. Er verließ Bayern und machte sich auf den Weg nach Frankfurt. Als einzigen Besitz führte er eine sorgfältig ausgesuchte Liste mit den Daten von 100 Lagerinsassen mit sich. Alle tot, aber ohne dass ihr Tod registriert worden war. Alle politische Gegner des früheren Regimes. Alle aus den östlichen Gebieten Deutschlands, wo nun die Russen waren. Und alle natürlich arisch von Geburt. Und so war Damm zu seinem Haus gekommen. Er hatte es gegen eine neue Identität für den alten Besitzer getauscht. Einen kleinen, unerkannten Kriegsverbrecher. Das hatte sich herumgesprochen. Leise natürlich. Sehr leise. Und nun betrieb Damm ein extrem lukratives, extrem heimliches Geschäft. Nebenbei versuchte er sich noch ein bisschen auf dem Schwarzmarkt. Meistens mit Zigaretten. Aha. Ein oder zwei Minuten nach fünf hörte Damm einen Jeep vorfahren. Er blickte aus dem Fenster und sah, dass es der amerikanische Captain war, der sich Bill Schmidt nannte. Oh, hallo. Guten Tag. Als der Captain hereinkam, begrüßten sie sich mit Handschlag. Was hast du für mich, dass 12 Kartons Zigaretten wert sein soll? Was würden Sie zu Diamanten sagen, Captain? Dass ich sie erst mal sehen möchte. Damm griff in seine Tweedjacke und holte einen kleinen Lederbeutel heraus. Der Captain schüttete sich den Inhalt des Beutels in die Hand. Es waren 24 geschliffene Diamanten. Keiner unter einem Karat. Was willst du dafür? 12.000 Zigaretten. 24 Kartons. Du bist verrückt. Nicht mehr als 10. 17. Also gut, 15. Und alles Camels? Halb Camels, halb Luckys. Abgemacht. Okay. Du hast gerade ein verdammt gutes Geschäft abgeschlossen. Und Sie, mein Freund, sind auch nicht schlecht dabei weggekommen. Captain Schmidt hielt den Beutel in der linken. Er warf ihn mehrmals in die Luft und fing ihn auf, während seine rechte langsam zur Hosentasche rutschte. Eine Sache, die mir dabei einfällt, wäre eine neue Identität. Aber doch nicht für Sie, Captain. Nein, natürlich nicht. Ich bin zufrieden mit dem, der ich bin. Der Captain zog die Walter aus der Tasche und richtete sie auf Damm. Ich will die Unterlagen. Alle. Wir können doch teilen. Was ich habe, reicht für uns beide. Ich hatte ohnehin schon daran gedacht, mir einen Partner zu suchen. Ein amerikanischer Partner wäre perfekt. Ich will die Aufzeichnung, die du gemacht hast. Ich will die richtigen Namen und die aktuellen Adressen von denen, die du mit neuen Identitäten versorgt hast. Und ihre neuen Namen auch. Ausgezeichnete Idee. Ich liefere die Unterlagen und Sie übernehmen die Verhandlungen. Ich will jetzt die Unterlagen. Ja, natürlich. Sie sind im Safe. Schmidt sah zu, wie Damm kniend den Safe öffnete, eine Art Journal herausnahm und sich dann anschickte, den Safe wieder zu verschließen. Lass ihn offen. Ja, ich lass ihn offen. Damm übergab Schmidt das Journal und beobachtete, wie der Captain die Seiten durchblätterte. Ich bin kein Amerikaner. Ich heiße Kurt Oppenheimer. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Oppenheimer. Ich bin Deutscher und Jude. Deutscher Jude. Früher war ich auch mal Kommunist, aber jetzt nicht mehr. Hören Sie, wir können trotzdem ins Geschäft kommen. Ich dachte einfach, du wüsstest es gern. Kurt Oppenheimer schoss Damm zweimal ins Herz, steckte die Walter wieder in seine Hosentasche, klappte das Journal auf und zählte die Namen derer, denen Karl-Heinz Damm eine neue Identität verkauft hatte. Es waren 32. Die Hälfte davon riss er aus dem Journal. Um die würde er sich selbst kümmern. Den Rest überließ er den Amerikanern, die sich um sie kümmern würden oder auch nicht. Eine Liste? Was denn für eine Liste? Major Gilbert Baker Bates war schon beinahe eine Woche in Deutschland. Er hatte gerade in Hamburg ein paar Routinefälle bearbeitet, als ihm ein Kurier die Nachricht von der Ermordung Damms mitsamt einer getippten Liste überbrachte. Sir, das ist eine Liste mit den richtigen Namen von 5 Kriegsverbrechern, die in der britischen Zone leben. Der Kurier war ein 26 Jahre alter Lieutenant der amerikanischen Armee. Er hieß La Follette Meyer, stammte aus Milwaukee und hatte keine Eile, dorthin zurückzukehren. Er mochte seine Arbeit und er mochte Deutschland. Besonders die Frauen. Dieser Damm hat also mit neuen Identitäten gehandelt. Genau, Sir. Wie viele hatte er denn schon verkauft? Schwer zu sagen, Sir. In seinem Safe lagen 68 gebrauchsfertige Ausweise. Oh. Dann haben wir noch eine Art Journal gefunden. Darin standen die Namen von 16 Personen. Etwa ebenso viel sind wohl von demjenigen herausgerissen worden, der ihn getötet hat. Wer auch immer das war. Wer auch immer das war? Wir sind noch nicht sicher, Sir. Nicht hundertprozentig. Aber ziemlich sicher, oder? Ja, ziemlich sicher. Mhm. Zigarette? Danke, Sir. Was schätzen Sie, wie viele Namen hat er sich geholt? Tja, Sir, wie gesagt, 16 Namen waren noch da. Und er scheint etwa die Hälfte der Seiten, die beschriftet waren, herausgerissen zu haben. Also nehmen wir an, dass er ebenso viel hat. 16. Der wird sich einen nach dem anderen vornehmen. Glauben Sie, dass er verrückt ist, Sir? Oppenheimer. Möglich. Warum fragen Sie? Weil er eigentlich doch nichts anderes tut als das, was er im Krieg getan hat. Nach allem, was ich gehört habe, hat er ein paar ziemlich üble Typen beseitigt. Und jetzt scheint er damit weiterzumachen und sich die vorzunehmen, die uns durchs Netz geschlüpft sind oder die wir nicht finden können. Sie würden sich nicht sonderlich aufregen, wenn er, wie sagten Sie doch, ein paar mehr beseitigte? Ich meine, so richtig böse Nazi-Verbrecher? Sir! Lieutenant, Sie sind vermutlich jüdischen Glaubens. Ich bin Jude und Atheist. Sind Sie Zionist? Ich bin mir nicht sicher. Aber Sie wissen, was in Palästina läuft? Ja, Sir. Sie, die Engländer, sind entschlossen, die Hunderttausende von Juden, die noch in DP-Lagern leben, an der Auswanderung nach Palästina zu hindern. Obwohl sie ihnen Palästina als Heimatland versprochen haben. Ich dachte, Sie hätten gesagt, dass Sie kein Zionist sind. Das war ja wohl der zionistischste Satz, den ich je gehört habe. Ja, Sir. Aber es ist doch eine Tatsache. Wie auch immer. Wir jedenfalls wollen Oppenheimer nicht in Palästina haben, Lieutenant. Und deshalb werden wir ihn finden, ja? Wir wollen ihn nicht da unten haben. Nein, Sir. Das wollen Sie bestimmt nicht, Sir. Robert Henry Orr, der Mann, den das USS Nanny genannt hatte, ging nur selten ins Pentagon, weil ihm der Geruch brennenden Ehrgeizes zuwider war, der, wie er vor langem entschieden hatte, ein ganz eigenes Aroma hatte. Orr wartete auf Milo Stracy, den kältesten Menschen, der ihm je begegnet war. Stracy war viel gefürchtet, viel gehasst, viel gemieden und alle verachteten ihn, außer dem Kongress. Die hielten ihn für einen Kerl, der zupacken konnte und mit den ganzen USS-Linken aufräumen würde, die sein Vorgänger versammelt hatte. Was willst du von mir? Ich war ein bisschen erkältet, aber es geht schon wieder nach der Nachfrage. Erinnerst du dich an Milo Jackson? Warum? Wie ich höre, bist du im Kongress auf Schwierigkeiten gestoßen. Momentan läuft es nicht ganz so, wie es laufen sollte, aber deshalb machen wir uns nicht in die Hose. Was hat das mit Jackson zu tun? Er will nach Deutschland. Dann lass ihn. Er war kürzlich in Mexiko. Rate mal, wem er da in die Arme gelaufen ist. Ich rate nie. Er lief Baker Bates in die Arme. Du warst nie sonderlich scharf auf ihn, wenn ich mich recht erinnere. Aber was könnte Baker Bates so fern der Heimat wohl wollen? Wo in Mexiko? Okay, wenn in deiner Story was für mich drin ist, kriegst du, was du haben willst. Miner Jackson war in Ensenada vor 2 Wochen bei den Oppenheimers. Dafür ist er nicht gut genug. Er hat einen Partner. Wen? Den Zwerg natürlich. Du erinnerst dich doch an den Zwerg, oder? Solltest du? Ploskalu ist tot. Er ist letzten Juli bei Prag gestorben. Die Russen haben ihn erwischt. Du hattest ihn nach Prag geschickt, nicht wahr? Ja, habe ich. Aber er ist nicht nach Prag gegangen. Stattdessen hat er sich mit dem ganzen Geld, den Goldmünzen, erinnerst du dich, in die Staaten abgesetzt. Ich vermute, einer seiner Kumpel aus dem Air Corps hat ihn eingeschmuggelt. Das hast du mir verheimlicht, Nanny. Aber sicher. Ich werd's mir merken. Na, hoffentlich, sonst wär's ja sinnlos. Aber zurück zum Geschäft. Angenommen, Jackson und der Zwerg finden Oppenheimer. Wäre doch ein ausgesprochenes Lorbeerblatt für dich oder genauer für uns. Du kannst es im Kongress rumflüstern und alle nehmen sich wichtig, fühlen sich eingeweiht, darauf stehen sie doch. Natürlich dringt etwas darüber nach draußen und die Presse macht sich darüber her. Mehr Auszeichnungen und gedankenschwere Leitartikel, wie sehr unser Land vielleicht doch einen gut organisierten Nachrichtendienst braucht. Das können wir aus der Oppenheimer-Sache rausholen. Falls wir nicht eine völlig andere Verwendung für Oppenheimers ziemlich ausgefallene Begabung finden. Welche wäre? Wie viele jüdische Stimmen gibt es im Kongress? Ich meine, wie viele eingefleischte Zionisten? 13. 3 Stimmen sind uns schon sicher, 18 gegen uns, 2 noch zu haben. Angenommen, wir finden Oppenheimer, schleusen ihn nach Palästina und lassen ihn dort das tun, was er am besten kann. Leute umbringen? Ja, Leute umbringen. Die richtigen, zumindest die richtigen für die glühenden Zionisten. Briten? Ja, Briten müssten es schon sein, was? Könnte uns ein paar Stimmen bringen, vorausgesetzt, wir finden einen Weg, deutlich zu machen, dass uns das Verdienst gebührt. Das überlasse ich dir, Milo. Wir werden Jackson führen, ihn und den Zwerg. Er will nicht geführt werden. Aber wir müssen einen von unseren Leuten am Ball haben. Nimm doch irgendeinen Niemand, einen schlauen Niemand, mehr Kümmerer als Aufpasser. Okay, La Follette Meyer, einen Lieutenant. Nanny? Ja? Dieses Gespräch, das wir gerade geführt haben, hat nie stattgefunden. Was für ein Gespräch? Sehen Sie, wie er das Licht einfängt? Welch seltenes, schwermütiges Genie. Ploskaro hatte nur 36 Stunden gebraucht, um an den richtigen Russen zu kommen. Jenen Russen, der gerade fasziniert Rembrandts Selbstporträt in der Mellon Gallery auf der Pennsylvania Avenue bewunderte. Der Russe hieß angeblich Ika Kokorev und war ein 45 Jahre alter Asthmatiker, der jetzt keuchend dorthin gerissen vor einem Rembrandt stand. Sie sind an Kurt Oppenheimer interessiert, habe ich erfahren. Wir haben von Ihnen gehört, Mr. Ploskaro. Was wir gehört haben, hat uns nicht gefallen. Ausgesprochen abstoßend. Wie viel? Habe ich gesagt, dass wir kaufen? Ich male selbst auch, wissen Sie. Sklavische Imitationen nur. $100,000. Wenn ich dieses Bild ansehe, möchte ich immer weinen. Ihr Preis ist maßlos übertrieben. Über ihn kann verhandelt werden. Sollten wir interessiert sein, was äußerst zweifelhaft ist, muss die Lieferung in Berlin oder an der Zonengrenze erfolgen. Nichts dagegen einzuwenden. Otto Bodden, der Drucker, stand im kalten Regen gegenüber dem zerbombten Hauptbahnhof in Frankfurt und wartete. 5 Minuten später erschien die Frau, besser gekleidet als die meisten, in einem langen Pelzmantel, einen Schirm in der Hand. In der linken Hand trug sie das gelbe Buch, an ihrem Mantel war die rote Nelke befestigt. Sie trug trotz der Kälte nichts auf dem Kopf. Das lange, üppige, dunkle Haar umrahmte ein blasses, schmales Gesicht mit vollen Lippen, einer kleinen, geraden Nase und riesigen braunen Augen. Entschuldigen Sie, Fräulein, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Meine Uhr ist stehen geblieben. 11:55. Mittags oder nachts? Nachts. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, auf dem Beifahrersitz eines blauen Adler mit CD-Schild, strich Major Baker Bates sich über den Schnurrbart. Hinterm Lenkrad saß ein Mann mit auffallend gelben Haaren. Langsam fahren, nicht zu schnell. Der blonde Mann lenkte den Wagen 50 Meter hinter Bodden und der jungen Frau im Pelzmantel am Bordstein entlang. Gestern hat es keine Probleme mit ihm gegeben. Mit dem Drucker? Nein. Er hat nicht damit gerechnet, dass wir einfliegen. Wir wussten, wohin er fuhr und brauchten nur am Bahnhof zu warten. Mhm. Er hat nachts in einem Keller geschlafen und mit Rasierklingen bezahlt. Muss haufenweise Rasierklingen haben. Schon in Lübeck hat er damit bezahlt. So, hier könnten Sie aussteigen. Lassen Sie den Motor an, ich rutsch rüber. Die Goldene Rose lag in der Nähe des Hauptbahnhofs im alten Kneipenviertel von Frankfurt, das vor dem Krieg hauptsächlich aus Bars und Nachtclubs bestanden hatte. Nun gab es dort vor allem Trümmer. Alle Arten von Trümmern. Ruinen, manche hüfthoch, manche schulterhoch und manche zwei Stockwerke hoch. Wir essen erstmal. Die junge Frau holte aus der Tasche ihres Pelzes zwei Schachteln Camel. Eine davon kauft uns unser Mittagessen. Und einen Schnaps, wenn Sie wollen. Und ob ich will. Brauchen Sie nur, davon gibt's mehr. Sie bestellten Schweinefleisch mit Kartoffeln und nach dem Essen zwei Schnäpse. Ein Schnaps, eine Zigarette, eine warme Mahlzeit und eine hübsche Frau. Fast könnte man glauben, man lebt in einer zivilisierten Welt. Ich bin Eva. Sie waren im Lager, nicht wahr? Was hat Sie ins Lager gebracht, Drucker? Meine große Klappe. Sie konnten Ihre politischen Ansichten nicht für sich behalten. So etwa. Und was ist mit Ihnen? Ich bin Halbjüdin. Sogenannter Mischling. Ich hatte Freunde, die mich und meine politischen Ansichten während des Krieges versteckt hielten. Ein Lager hätte ich nicht überlebt. Wie haben Sie das geschafft? Ich habe auf Politik gesetzt, die praktische Art. Ursprünglich war ich Sozialdemokrat. Aber nachdem ich eingesperrt worden war und gesehen hatte, dass die Kommunisten besser lebten und besser aßen als die Sozialdemokraten, wurde ich Kommunist. Ihre Gründe gefallen mir. Warum? Sie sind besser als meine. Und jetzt trinken wir einen Kaffee und reden über Kurt Oppenheimer. Wie lauten die Anweisungen aus Berlin? Ich soll ihn finden, unter Verschluss nehmen und abwarten. Auf was? Das sind tiefgründige Denker in Berlin. Sehr tiefgründig. Ich stelle Ihre Anweisung nicht mehr in Frage. In Lübeck gab es einen alten Mann, Drucker wie ich. Zwei Tage bevor ich angekommen bin, haben ihm einige DPs das Bein gebrochen. Und ich habe prompt seinen Job bei einer Zeitung gekriegt. Ich fürchte, es war kein Zufall, dass man dem alten Mann das Bein gebrochen hat. Und dann war da noch meine Zimmervermieterin, Frau Schöttle. Frau Schöttle erstattete regelmäßig einem englischen Colonel Berichte über ihre Untermieter. Sein Name war Whitlock, glaube ich. Da war es doch ausgesprochen dumm von mir, ausgerechnet bei ihr unterzukommen, oder? Aber das waren die Anweisungen von den Denkern in Berlin. Anweisungen, die ich nicht länger in Frage stelle. Berlin wollte, dass Sie es wissen. Die Engländer, meine ich. Und dank Frau Schöttle wussten Sie auch, wann ich Lübeck verlassen habe. Ein Mann mit gelben Haaren ist mit mir gereist bis Hamburg. Dann haben wir uns aus den Augen verloren. Was hat Berlin Ihnen über Kurt Oppenheimer erzählt? Er bringt Leute um. Wie es aussieht, haben die, die er umbringt, es auch verdient. Er tötet mit einer gewissen Fertigkeit und Effizienz. Ich kannte ihn vor dem Krieg. Aha. Seine Schwester und ich waren Freundinnen. Ihn kannte ich natürlich auch. Die Schwester, ihr Name ist Lea, trifft morgen in Frankfurt ein. Sie wird bei mir wohnen. Sie kommt, um ihren Bruder zu finden. Es gibt noch mehr, was Sie wissen können. Ich habe einen Liebhaber. Aha. Einen Amerikaner. Einen sorgfältig ausgesuchten Amerikaner. Ihre Wahl oder Berlin? Na, anfangs meine, dann die von Berlin. Wir haben viel gemeinsam, mein Amerikaner und ich. Erstens ist er Jude. Amerikanischer Jude, aber trotzdem Jude. Er heißt Meyer. Lieutenant La Follette Meyer. Ich nenne ihn Folly. Er nennt mich Sugar. Ist ein lieber Junge. Nicht einfältig, aber ein bisschen naiv. Seine Armee hat ihm einen Auftrag gegeben, so haben wir uns kennengelernt. Sein Auftrag ist, Kurt Oppenheimer zu finden. Aha. Er hat mich aufgesucht, um mir ein paar Fragen zu stellen, weil ich die Oppenheimers gekannt habe. Und diese Gelegenheit war zu günstig, um sie ungenutzt verstreichen zu lassen. Spricht er mit Ihnen über seine Arbeit? Unaufhörlich. Er glaubt, wir würden heiraten. Die Amerikaner sind nicht die Einzigen, die an Kurt Oppenheimer interessiert sind. Die Briten sind es auch. Aha. Ich habe einen Brief von Lea Oppenheimer bekommen. Sie teilt mir darin mit, dass Sie und Ihr Vater zwei Männer engagiert haben, die Ihren Bruder für Sie finden sollen. Der eine der beiden kommt heute in Frankfurt an. Er heißt Jackson, Minor Jackson. Und wer ist der andere? Ein Rumäne mit Namen Ploscaru. Man hat mir gesagt, dass er ein Zwerg sei. Aha. Bodden sah zu, wie sie in ihren Pelzmantel schlüpfte und den Kragen bis ans Kinn hochschlug. Ihre Finger streichelten das weiche Fell, als gäbe es ihr ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen. Sie missbilligen meinen Mantel? Er wärmt. Tut Wolle auch, aber ich ziehe Netz vor. Ich würde auch Kaviar Kohl vorziehen. Ich auch. Die Schachtel Zigaretten, die ich der Kellnerin gegeben habe, bezahlt Ihnen Ihr Mittagessen für die nächsten 4 Tage. Mir ist aufgefallen, dass Sie keine Aktentasche haben. Ich denke immer, jeder Deutsche kommt mit einer Aktentasche auf die Welt. Jetzt haben Sie auch eine. Sie liegt beim Wirt mit 2000 amerikanischen Zigaretten drin. Ich bin also reich. Fühlt sich gut an. In welchem Lager waren Sie? Belsen. Haben Sie zufällig einen Scheel gekannt, Dieter Scheel? Ein Freund von Ihnen? Mein Vater. Das Lager war groß. War er Jude, Ihr Vater? Meine Mutter. Mein Vater war wie Sie, Drucker. Sozialdemokrat mit einem großen Mundwerk. Na, ist ja auch egal. Ich muss weg. Dieser Mann mit den gelben Haaren, der Ihnen in Hamburg verloren gegangen ist, hat er einen Mantel an, einen blauen Mantel, blau gefärbt, Wehrmachtsmantel? Genau das ist er. Er ist gut. Er hat sich in der Nähe des Bahnhofs an uns rangehängt. Soll ich ihn für dich abschütteln, Drucker? Er ist gut, aber ich bin besser. Der Name des jungen Mannes mit den gelben Haaren, der im Regen vor der Goldenen Rose wartete, war Heinrich von Staden. Und er war Hauptmann in Admiral Canaris Abwehr gewesen, bis zum 20. Juli 1944, dem Tag, an dem der einarmige Oberst Graf Klaus von Stauffenberg die schwarze Aktentasche unter den schweren Tisch in der Wolfsschanze im Wald nahe der ostpreußischen Stadt Rastenburg gelegt hatte. Hauptmann von Staden würde nun nicht im Regen vor der Goldenen Rose stehen, wenn Oberst Brandt, der berühmte Reiter der Olympiade von 1936, nicht unter den Tisch gegriffen und die Aktentasche beiseite gelegt hätte, weil sie ihn störte. Er bewegte sie nur ein kleines Stück zur Seite, gerade so weit, dass die Bombe, die darin enthalten war, bei ihrer Explosion zwar mehrere Männer tötete, aber nicht den, den sie hatte töten sollen. Adolf Hitler. Also verließ Hauptmann Heinrich von Staden die deutsche Botschaft in Madrid am 21. Juli 1944 mit so viel Dokumenten, wie er für sachdienlich und nützlich hielt, und meldete sich in der britischen Botschaft. Dort hatte man für Männer mit Heinrich von Stadens Erfahrung sofort Verwendung. Die DC-4 war gerade auf dem Rhein-Main-Flughafen gelandet und Minor Jackson auf dem Weg zur Gepäckausgabe. Die Information war mit einem gestressten Air Corps Staff Sergeant besetzt, der stumm auf einen Lieutenant zeigte, der neben dem Informationsstand wartete. Kann ich Ihnen behilflich sein, Mr. Jackson? Ich bin Lieutenant Mile. Mein Kindermädchen. Verbindungsoffizier, Mr. Jackson. Was ist denn im Umschlag? Ich weiß nicht, Sir. Ich habe ihn nicht aufgemacht. Ich mache nie Umschläge von anderen Leuten auf. Aber wenn Sie es möchten, Sir, kann ich es für Sie tun. Ein Air Corps Captain hat ihn mir vor 3 Stunden gegeben. Hab mich schwören lassen, dass ich ihn unter allen Umständen an Sie aushändige. Welche Anweisungen haben Sie aus Washington über mich? Ich soll mich an Ihre Fersen heften und mir Vertrauen erschleichen. Na, dann haben wir ja schon mal gut angefangen. Ja, Sir. Ich hatte gehofft, dass Sie das so sehen. Glauben Sie, Sie können uns hier einen Drink organisieren? Ja, Sir. Es gibt eine VIP-Lounge. Mit ein paar gut platzierten Lügen mogle ich uns rein. Garantiert. Lassen Sie mich eben noch nachsehen, was in dem Umschlag ist. Willkommen in Frankfurt. Alte Freunde von mir, Korps. Ich habe eine Transportmaschine mitgenommen. Versuche es bis 9. Kennen Sie die Adresse? Ja, Sir. Gute Gegend. In der Nähe vom Zoo. Reicht die Zeit, um vorher noch was zu trinken? Leicht. Na, dann machen wir das. Und Sie können sich mein Vertrauen noch etwas weiter erschleichen. 24 Stunden später ging Minor Jackson auf eines der wenigen nicht zerstörten Gebäude im Frankfurter Westend zu. Es war die Adresse, die Lea Oppenheimer ihm in Ensenada gegeben hatte, was jetzt Monate zurückzuliegen schien. Nach der Namenstafel wurde Wohnung Nummer 8 von E. Scheel bewohnt. Jackson klopfte und eine junge Frau im Pelzmantel öffnete ihm die Tür. Jackson bemerkte, dass es ein teurer Pelz war. Fräulein Scheel? Ja, Sie sind Mr. Jackson, nicht wahr? Kommen Sie rein. Danke. Sie müssen entschuldigen, wenn ich Ihnen nicht anbiete, den Mantel abzunehmen. Heute ist nicht geheizt worden. Ja. Lea erwartet Sie schon. Am Fenster mit Blick auf die Straße saß Lea Oppenheimer. Sie trug einen Kamelhaarmantel mit Gürtel und aufgestelltem Kragen. So sehen wir uns wieder in einem anderen Land, Mr. Jackson. Ja, nicht wahr? Meine Freundin Eva Scheel haben Sie ja bereits kennengelernt. Ja. Setzen Sie sich doch. Danke. Sie kommen wieder einmal gerade recht für eine Tasse Tee. Ah. Wir hatten nämlich für 2 Stunden Strom. Das ist gut. Können Sie sich noch an diese leckeren kleinen Kuchen erinnern, die wir im Hotel in Mexiko hatten, Mr. Jackson? Ja, ich kann mich erinnern. Ich fürchte, hier haben wir sie nicht. Oh, schade. Aber zum Glück ist Fräulein Scheel eine Lösung eingefallen. Aha. Die Lösung des Problems besteht in Scheibchen von Milky Ways mit den besten Empfehlungen der amerikanischen Armee. Eva hat einen amerikanischen Freund, einen jungen Offizier. Ausgesprochen sympathischer junger Mann. Ich habe ihn gestern kennengelernt. Sein Name ist Meyer, Leutnant Meyer. Doch nicht Lieutenant Lafollette Meyer aus Milwaukee. Sie kennen ihn? Ja, wir sind einander auf dem Flughafen begegnet. Lieutenant Meyer scheint sehr an Ihrem Bruder interessiert zu sein. In offizieller Funktion, versteht sich. Er hat mir so viele Fragen gestellt, von denen ich jedoch die meisten nicht beantworten konnte. Ah. Ist das nicht schrecklich, all die Menschen? Sie meinen die Toten? Ja. Die Ihr Bruder ermordet hat? Ich hätte es nicht gewusst. Im Krieg. Ich meine, da musste er so schreckliche Dinge tun. Aber jetzt... Er muss furchtbar krank sein. Darum müssen wir ihn finden, damit er die richtige medizinische Behandlung bekommt. Drei Regierungen suchen nach ihm. Die Amerikaner, die Engländer, die Russen. Jedenfalls habe ich das gehört, das mit den Russen meine ich. Was ich sagen will ist, glauben Sie ernsthaft, dass Sie Ihren Bruder in ein nettes, ruhiges Sanatorium verschwinden lassen können und die anderen schlicht vergessen, dass er all die Leute umgebracht hat? Bedienen Sie sich, Mr. Jackson. Milky Ways schmecken vorzüglich zu Tee. Die Russen. Das habe ich nicht gewusst. Aber warum sollten die Russen... Vielleicht weiß Mr. Jackson es. Öl. Öl? Na, und Politik. Im Mittleren oder Nahen Osten oder wie Sie die Gegend nennen wollen. Die Russen wollen die Engländer rausdrängen, um selber reinzukommen. Ihr Bruder, geisteskrank oder nicht, ist ein ausgezeichneter Killer. Die Russen könnten ihn in jedem beliebigen Krisenherd einsetzen. Iran beispielsweise oder Irak. Und wenn Ihr Bruder sich den richtigen oder die richtigen vornimmt, kann die dann entstehende Unruhe den Russen als guter Vorwand dienen, militärisch anzugreifen? Welch interessante Theorie. Ein bisschen weit hergeholt, aber interessant. Und dann ist da noch Palästina. Was ist mit Palästina? Ihr Bruder, gehen wir mal davon aus, dass er noch immer ein glühender Kommunist ist. Und jetzt nehmen wir mal an, dass die Russen in der Lage sind, den Palästinensern einen erstklassigen Killer zu liefern, der außerdem noch ein abtrünniger Jude ist, der sich als Amerikaner oder Engländer ausgeben kann oder auch als deutscher Flüchtling. Glauben Sie nicht, dass die Palästinenser guten Gebrauch von ihm machen? Ihn vielleicht in die Irgun oder die Sterngruppe einschleusen? Das ist lächerlich. Ja. Im Augenblick bringt er böse Deutsche um. Für die Engländer, die Amerikaner und die Russen sind diese Talente geradezu verschwendet. Jeder von ihnen könnte ihn woanders besser gebrauchen. Es erstaunt mich, Mr. Jackson, dass Sie die Amerikaner mit einbeziehen. Ich dachte immer, Sie wären zu, naja, zu anständig. Wir haben unsere Anständigkeit im Krieg verloren. Das ist wie mit der Unschuld. Hat man sie einmal verloren, hat man sie immer verloren. Gibt es eigentlich viele Leute, die ihre Flapsigkeit so abstoßend finden wie ich? Ich war nicht flapsig. Ich habe nur ein paar Probleme aussortiert. Und glauben Sie mir, davon gibt es jede Menge. Zum Beispiel Sie. Sie könnten zu einem verdammten Problem werden. Wie bitte? Sie sind mit Lieutenant Meyer befreundet. Lieutenant Meyer sucht Kurt Oppenheimer, um ihn hinter Schloss und Riegel zu bringen. Kurt Oppenheimers Schwester hat mich engagiert, um das zu verhindern. Ich versichere Ihnen, ich würde nie zwei meiner ältesten Freunde an jemanden wie diesen Lieutenant Meyer verraten. Wir können Eva vertrauen, Mr. Jackson. Wir müssen. Das liegt bei Ihnen natürlich. Bedauere, wenn irgendwer zu mir sagt, du kannst mir vertrauen, neige ich dazu, auf dem schnellsten Weg in die entgegengesetzte Richtung zu laufen. Für einen Amerikaner sind Sie ungewöhnlich zynisch, Mr. Jackson. Ich bin grundsätzlich zynisch, Fräulein Scheel. Bewahrt mich vor Enttäuschung. Bitte. Wir sitzen hier doch nicht, um zu streiten. Nee. Kann ich weiterhin davon ausgehen, dass Sie uns helfen werden, Mr. Jackson? Sie und Mr. Pluscaro. Sicher, sicher. Wir haben doch einen Vertrag. Mir ist klar, dass diese neue Komplikation, diese schreckliche Krankheit meines Bruders, es schwieriger für Sie macht als erwartet. Mein Vater hat mir für solch einen Fall die Vollmacht erteilt, Ihr Honorar von 15 auf 25.000 Dollar zu erhöhen. Ist das für Sie zufriedenstellend? Ja. Na, wie geht's Ihrem Vater? Verzeihen Sie, dass ich nicht eher gefragt habe. Die Operation war ein Fehlschlag. Er wird blind bleiben. Tut mir leid. Danke. Sieht so aus, als sei die Oppenheimer Familie in eine Pechsträhne geraten. Wir müssen meinen Bruder finden, Mr. Jackson. Es gibt ein Sanatorium in der Schweiz. Ein ausgezeichnetes Sanatorium. Okay. Wir werden ihn finden. Und wenn wir ihn finden, schaffen wir ihn in die Schweiz. Ich rede mit Pluscaro. Ihm fällt schon was ein. Ihm fällt immer was ein. Wie geht es, Mr. Pluscaro? Ich will nicht neugierig sein, aber können Sie mir sagen, was so wichtig war, dass es Mr. Pluscaro davon abgehalten hat, zu dieser Besprechung zu kommen? Das kann ich. Er ist auf der Suche nach Ihrem Bruder. Der achte Zwerg. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Ross Thomas. Erster Teil: Lügen haben kurze Beine. Es sprachen Erzähler Wolfgang Kondrus, Meiner Jackson, Silvester Groth, Nikolai Ploscaru, Albert Kitzel, Kurt Oppenheimer, Matthias Köberlin, Franz Oppenheimer, Ernst Jacobi, Lea Oppenheimer, Carmen Birk, Major Gilbert Baker Bates, Michael Wittenborn, Otto Bodden, Richie Müller, Eva Scheel, Franziska Petri, Robert Henry Orr, Ingo Hülsmann, Damm, Heinrich Giskes, La Follette Meyer, Jonas Beck, Stracy, Udo Schenk, Rapke, Wolfgang Rüther, Colonel Whitlock, Volker Kräft, Pecker, Charles Ripley, Sherrod, Tom Zahner. In weiteren Rollen Anja Leis, Daniel Berger, Gregor Höppner, Ernst August Schäppmann, Leonard Seifert und Gennady Wengerow. Technische Realisation Werner Jäger und Matthias Fischenich. Regieassistenz Peter Simon. Bearbeitung und Regie Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2012. Dramaturgie Isabel Platthaus.